Laut Durkheim könnte diese Notwendigkeit zum Narrativ überhaupt erst der Ursprung unseres Erzählens gewesen sein, da sie den Stamm nach innen und nach außen besser zu organisieren wusste als jede andere Kulturtechnik. Jedenfalls brauchen wir heute als Nachfahren dieser Totem-Anhänger genauso unsere Codes und Stories, um uns kulturell zu verorten. Heute stehen ebenso wenige als solitär nur für sich selbst, mögen viele von uns auch ein gesundes Misstrauen oder wenigstens eine gewisse Ironie gegenüber Kollektiven hegen. Dem Club, der mich aufnimmt, soll Mark Twain einmal gesagt haben, dem will ich gar nicht angehören. Hat uns ein Club aber erst einmal aufgenommen, tendieren wir bis heute dazu, ihn gegen alle anderen Clubs zu verteidigen, manchmal sogar mit verbaler Gewalt, ganz wie eine Horde Kinder im Ferienlager. In einem anderen berühmten Experiment entschieden sich Probanden lieber dafür, $4 für ihre Gruppe zu bekommen, wenn die andere Gruppe 2 bekam, als $5, wenn die andere ebenso 5 oder gar mehr bekam. Mit bildgebenden Verfahren konnte später nachgewiesen werden, dass unsere Gehirne je nach Gruppenzugehörigkeit aktiviert werden. Weint ein Mitglied unserer Gruppe, empfinden wir Empathie. Die Areale für Leid werden aktiviert. Weint eines der anderen Gruppe, empfinden wir Schadenfreude. Die Areale von Gewinn leuchten auf. Sobald wir uns als Teil einer Gruppe empfinden, ist das Wohlergehen unserer Gruppe nicht nur extrem wichtig für uns, es definiert sich auch über das mindere Wohlergehen einer anderen Gemeinschaft. Dieses oft unbewusste, fast triebgesteuerte Stammesdenken, das längst jenseits von Stammeskultur oder Überlebensnotwendigkeiten auftritt, nennt man heute auch Tribalismus. Vor allem in den sozialen Medien lässt es sich in Reinform beobachten. Der Erhalt eines Likes setzt eine Mini-Portion Dopamin frei, da wir uns dadurch von unserem Stamm akzeptiert und geschätzt fühlen. Dieses quantifizierte Belohnungsprinzip verstärkt die Dynamik, bestimmte in unserer In-Group, also der Gruppe, zu der man sich zugehörig fühlt und die einen akzeptiert hat, anschlussfähige Erzählungen zu posten.